letzten beiden Stunden, die ich gemacht habe, haben wir darüber gesprochen, wie wir als Söhne Gottes geführt werden. Beziehungsweise wie wir seine Stimme hören. Wodurch werden wir als Söhne Gottes geführt in allererster Linie? Wer weiß es noch? Durch das innere Zeugnis. Ja. Durch das innere Zeugnis. Auf der Basis des Wortes Gottes, durch das innere Zeugnis deines von neuem geborenen Geistes, in dem der Heilige Geist wohnt. Amen. Das ist die primäre Führung, durch die Gott die Söhne im neuen Bund führt. Im alten Bund, das haben wir gesehen, ist immer diese Unterscheidung, gerade auch wie bei Irina. Weißt du, das musst du dir, das ist so eine Leitplanke, die du dir merken musst. Immer wenn du die Bibel liest und wenn du das Wort Gottes studierst und wenn du Lehre aufnimmst, das ist immer was, was immer wieder kommt. Verstehst du? Unterschied alter Bund, neuer Bund. So viel hat sich verändert durch den neuen Bund. Amen. Aber manche Christen, nur weil das die gleiche Bibel ist, lesen sie alles genau gleich. Verstehst du? Und das Alte Testament ist gut und da stehen viele gute Sachen drin, nur muss man es richtig lesen. Amen. Wichtig ist, dass wir nicht mehr im Zeitalter des Alten Bundes leben, sondern im Zeitalter des Neuen Bundes. Halleluja. Im Alten Bund wurden die Söhne Gottes primär geführt durch äußere Dinge. Zeichen, Fließe, Engelserscheinungen, Propheten. Amen. Werden wir im Neuen Bund durch diese Dinge nicht mehr geführt? Doch auch. Sag mal, doch auch. Doch auch. Aber sie haben einen anderen Stellenwert als im Alten Bund. Sie sind dafür gegeben, um dein inneres Zeugnis hervorzubringen oder zu bestätigen. Dein Geist, sagt Sprüche 23 schon, steht schon im Alten Testament, Sprüche 20, Vers 27 heißt es, dein Geist ist die Leuchte des Herrn. Amen. Dein Geist wird erleuchtet vom Heiligen Geist und in deinem Geist ist alles bereits drin, was du brauchst, um richtig geführt zu werden. Manchmal ist es dir nicht 100% bewusst, was in deinem Geist drin ist. Dann kann dir ein prophetisches Wort von außen helfen. Manchmal ist es dir bewusst, aber du traust dich nicht, danach zu handeln. Dann kann dir auch ein prophetisches Wort von außen helfen. Amen. Und manchmal achtest du überhaupt nicht drauf, was eigentlich in deinem Geist ist, dann brauchst du vielleicht auch einen Anstoß von außen, sei es geistliche Leitung, sei es prophetisches Wort, sei es Korrektur, sei es Ermunterung, was auch immer. Alle diese Dinge sind wichtig und sind gut zur richtigen Zeit, aber im Endeffekt gibt es im neuen Bund niemand mehr, den du verantwortlich machen kannst für die Führung Gottes in deinem Leben, sondern du bist verantwortlich, sie zu erkennen und ihr zu folgen. Amen. Du kannst diese Verantwortung nicht mehr delegieren, weil du bist ein Sohn. Das ist die Würde und sozusagen das Recht und gleichzeitig auch die Verantwortung der Sohnschaft. Amen. Ja, ich meine, wir lesen gerne, wenn es drinsteht, wir sind Könige und Priester. Halleluja. Aber weißt du, ein König hat nicht nur Herrschaft und Autorität, sondern er hat auch Verantwortung, dadurch, dass er Herrschaft und Autorität hat. Und das ist der Unterschied zum Volk Gottes im Alten Bund, die Stimme Gottes nicht hören konnten, weil sie nicht von neuem geboren waren, es sei denn, sie wurden besonders, wie einzelne Propheten, vom Heiligen Geist überschattet, erleuchtet und so weiter, dann konnten sie die Stimme Gottes hören. Aber das gemeine Volk sozusagen, Otto Normal Israelit, ja, wie auch immer, das war vielleicht damals nicht Otto Normal, sondern, weiß ich, Kaleb Normal oder sonst was, aber auf jeden Fall, der Durchschnitts-Israelit konnte die Stimme Gottes selber nicht hören, weil sein Geist noch nicht erleuchtet war durch die Neugeburt. Amen. Und das hat sich entscheidend geändert. Es geht also darum, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, es geht darum, dass wir immer mehr geistbewusst werden. Uns unseres Geistes, unseres inneren Menschen, der vom Heiligen Geist erleuchtet und geführt wird, immer mehr bewusst werden. Dass wir es lernen, auf dieses innere Zeugnis zu hören. Wie kannst du dieses innere Zeugnis hören, in Anführungszeichen? Ja, es ist dieses innere Ziehen. Es ist dieses, weißt du, da ist dieses Empfinden von Rundheit dabei, da ist Frieden. Ja, Paulus hat gesagt, der Friede Gottes sei der Schiedsrichter, der höher ist, sagt an einer anderen Stelle, der höher ist als alle Vernunft. Das heißt, es hat nichts mit den Gedanken zu tun. Wir haben das letzte Mal gesehen, es gibt verschiedene Wege, deinen Geist zu entwickeln. Das eine ist natürlich durch das Wort Gottes, indem du das Wort Gottes Gottes liest, weil das Wort Gottes scheidet zwischen Seele und Geist. Das andere ist aber auch, dass du lernst, deine Seele, dein Verstand einfach mal zur Ruhe zu bringen und runterzufahren. Denn erst wenn der ruhig wird, kommt der Geist hervor. Amen. Das, was uns manchmal das Problem macht, ist, dass der Geist sich nicht vordrängelt. Die Seele hat es an sich, dass sie sich tendenziell vordrängelt. Aber der Geist drängelt sich nicht vor, sondern der Geist ist sozusagen, solange deine Seele am Rotieren ist, deine Gedanken, deine Gefühle und so weiter, solange hält sich der Geist wie im Hintergrund. Er lässt sich überlagern, verstehst du? Aber wenn du dich bewusst, weil du ja Geist bist und deswegen einen göttlichen Willen hast, wenn du dich bewusst entscheidest, deine Seele runterzufahren und zu sagen, hey Seele, jetzt ist aber mal Zeit für Ruhe, jetzt denkst du mal nichts. Das können manche gar nicht aushalten, verstehst du? 30 Sekunden nichts denken, geht es überhaupt? Es geht sogar 3 Minuten. Weißt du? Und je mehr du das lernst, dich zu entscheiden, wirklich deine Seele runterzufahren, umso mehr kann der Geist hervorkommen. Ich habe festgestellt, nicht nur ich, auch andere haben es schon festgestellt, tatsächlich ist es am leichtesten, ich glaube, der Adam hat es auch gesagt letzte Woche, ist es am leichtesten, deinen Geist wahrzunehmen in diesem Zwischenzustand zwischen Wachen und Schlafen. Oft ist es noch so. Warum? Weil das der Zustand ist, in dem deine Seele einfach allein schon vom Körperlichen her, weil der Körper fährt runter und die Seele fährt auch mit runter, plötzlich fährt das alles runter, deine Gedanken fahren runter und du kommst in so einen Zustand, wo die Seele ruhig wird. Wenn wir unseren Geist noch nicht so gelernt haben zu entwickeln, dann ist dann das Nächste, was wir wissen, ist, dass wir eingeschlafen sind. Aber wenn du es lernst, diese Phase zu verlängern oder diese Phase bewusst wahrzunehmen, dann wirst du feststellen, dass gerade in dieser Phase der Geist aktiv wird. Hochaktiv ist und dass plötzlich Gedanken hervorkommen, Visionen, Bilder, Eindrücke, was auch immer hervorkommen, die nicht aus deiner Seele kommen, sondern die aus dem Geist kommen. Plötzlich kriegst du ein Empfinden. Plötzlich, weißt du, das ist so bereite ich jede Predigt vor, verstehst du? Ich bringe mich in diesen Zustand. Ohne diesen Zustand bereite ich gar nichts vor. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie halb schläfrig irgendwie, sondern verstehst? Aber es geht darum, tatsächlich in diesem Zustand empfängst du Impulse und die kannst du dann aufschreiben oder die kannst du dann weitergeben oder aus denen kannst du etwas machen. Das sind dann die Ideen Gottes, auch die kreativen Ideen. Am Sonntag hatten wir es von kreativen Ideen, Erfindungen und so weiter. Ja? Die kommen da hervor. Wenn deine Seele runtergefahren ist, kommt dein Geist hervor. Halleluja. Sich des Geistes, des eigenen Geistes bewusst zu werden, ist die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt im Geist wandeln zu können. Ja, Paulus hat gesagt, wandelt im Geist. Du kannst nur im Geist wandeln, wenn du dir deines Geistes mehr und mehr bewusst wirst. Das heißt, auch wenn du mehr und mehr unterscheiden lernst, was ist tatsächlich dieses innere Zeugnis und was sind einfach äußere Impulse von außen, Gedanken von außen, beeinflusste Dinge, jemand hat es dir gesagt, und deswegen plötzlich siehst du es auch so oder was auch immer, verstehst du? Was sind alles diese Dinge und was kommt tatsächlich aus deinem Geist hervor? Ja. Wie du es lernen kannst, Wort Gottes als Unterscheidung, Seele runterfahren, reden in anderen Sprachen, ist ein Schlüssel. Streben nach dem Wandel in der Liebe hatten wir auch schon, weil wenn du in der Liebe wandelst, wie heißt ja Römer 13, 10 heißt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, wenn du in der Liebe wandelst, kannst du schon gar nicht außerhalb von der Führung Gottes sein. Weil es ist sicher nicht der Teufel, der dir sagt, hey, tu deinem Feind was Gutes. Es ist sicher nicht der Teufel. oder schenk dem 20 Euro, das ist sicher aus Liebe, verstehst du, das ist sicher nicht der Teufel. Amen. Halleluja. Das heißt, Wandel in der Liebe ist ein hervorragendes Unterscheidungskriterium für Wandel im Geist. Ja. Geistlicher Rat, geistliche Leitung anzunehmen, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass dein inneres Zeugnis oder das Hören auf dein inneres Zeugnis sich entwickeln kann mit den notwendigen Leitplanken. Es gibt Leitplanken, verstehst du, im Raum des Geistes. Manche denken, weißt du, manche missbrauchen diese Lehre über das innere Zeugnis und sagen, ja, nur Jesus und ich. Ich höre sowieso alles selber. Was brauche ich da an geistlichen Rat? Verstehst du? Der Punkt ist, der echte geistliche Leiterschaft wird nie dein inneres Zeugnis übergehen. Das heißt, echte geistliche Leiterschaft wird nie versuchen, dich zu manipulieren oder dir zu sagen, einfach, weißt du, in allen Dingen einfach dich bestimmen zu wollen. Verstehst du? Ich glaube, ich habe noch nie jemand gesagt, wen er heiraten soll oder wen er nicht heiraten soll. Was ich schon oft Leuten gesagt habe, wenn sie kommen, sie haben zu mir gesagt, lasst euch noch ein bisschen Zeit. Schaut noch mal ein bisschen. Das ist ein geistlicher Rat, verstehst du? Verstehst du? Das sind so Leitplanken. Amen. Nicht Manipulation, nicht Kontrolle, aber Leitplanken. Und das ist eine gute Sache. Amen. Und tatsächlich ist der beste Schutz davor, in die Irre zu gehen, beim Hören der Stimme Gottes, ist tatsächlich eingefügt zu sein in den Leib Christi. Am leichtesten off kommst du, wenn du nur für dich alleine bist. Oder der Lüge glaubst, dass du nur für dich alleine die Stimme Gottes überhaupt hören muss und kannst und so weiter. Verstehst du? Im Endeffekt, am Ende des Tages, hast du die Verantwortung, was du tust. Verstehst du? Und niemand, kein geistlicher Leiter und auch kein anderer Bruder oder Schwester in der Gemeinde, sollte irgendwie versuchen, dich zu dominieren, zu kontrollieren und gegen dein inneres Zeugnis zu arbeiten. Auch nur zu versuchen, dir vorwegzunehmen, dass du selber die Stimme Gottes hörst. Amen. Und trotzdem ist es in dieser Gemeinschaft eingefügt zu sein, ist ein extremer Schutz. Amen. Das kann dich davor bewahren, den Falschen zu heiraten, das kann dich davor bewahren, was weiß ich, den falschen Job zu ergreifen oder was auch immer, oder jede andere Dinge, oder im geistlichen Dienst zu versagen oder sonst irgendwas. Weißt du? Aber im Endeffekt geht es alles darum, geistliche Leitung führt dahin, dass du ein mündiger Sohn wirst. Das heißt, dass du nicht geführt wirst von außen, sondern dass du geführt wirst von diesem inneren Ziehen, wie auch immer man das beschreiben will, von diesem inneren, also manchmal wird dieses innere Ziehen oder dieser Impuls für eine bestimmte Sache, wird manchmal initiiert durch ein Wort von außen, durch ein prophetisches Wort zum Beispiel. Manchmal wird es initiiert durch ein Wort, das Gott zu dir spricht. Gott sagt einen Satz und in dem Moment ist dir alles klar. Ich glaube, ich habe das Beispiel erzählt, wie ich Gott gefragt habe, in welche Richtung ich gehen soll mit meinem geistlichen Dienst. Soll ich Pfarrer der Landeskirche werden? Soll ich, so wie ich es geträumt hatte, eine Gemeinde gründen? Was soll ich tun? Weißt du? Und dann habe ich Gott gefragt und Gott hat tatsächlich einen Satz zu mir gesprochen. Aber der Satz war nicht, tu das oder tu das, sondern der Satz war, was willst du eigentlich? Aber in dem Moment, wo Gott diesen Satz sprach, war es mir klar, verstehst du? Dieser Satz hat das innere Zeugnis in mir freigelegt. Das heißt, Gott kann einen Satz zu dir sprechen und plötzlich weißt du, was Sache ist. Gott kann dir ein Bild zeigen und plötzlich weißt du, was Sache ist. Gott kann dir eine Vision geben und plötzlich weißt du, was Sache ist. Und Gott kann auch gar nichts von alledem geben und trotzdem weißt du, was Sache ist. Verstehst du? Ich versuche einfach dieses Thema innere Zeugnis einfach so ein bisschen zu beschreiben, weil es ist schwierig, man kann es nicht in eine Formel pressen. Ja? Aber ich versuche dir einfach so ein paar Anhaltspunkte zu geben, dass du selber lernst, diesem inneren Zeugnis zu vertrauen, weil du kannst tatsächlich diesem inneren Zeugnis vertrauen. Das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Jeremia 31, 33, das Gesetz ist in dein Inneres geschrieben durch Jesus. Ja, der Geist, das neue Herz, du hast ein neues Herz, ja, Hesekiel 36. Du hast ein neues Herz. Das heißt, du hast die Instanz in dir, die dich vor der Irreführung bewahrt und die dich in die richtige Richtung leitet. Da gibt es für jede Entscheidung in deinem Leben gibt's ein inneres grünes Licht und ein inneres rotes Licht. Je nachdem. Und das ist es eigentlich. Das innere Zeugnis ist wie ein grünes Licht oder ein rotes Licht. Manchmal beschreibe ich so das rote Licht sowieso so ein Kratzen, so irgendwie so. Also, und das grüne Licht ist so. Kann sagen, oh, damit kann ich gar nichts anfangen. Es sind nur Versuche, verstehst du? Es sind Versuche, dir deutlich zu machen, weil leg mich jetzt nicht fest und sag, ja, ich habe gar kein gehört. Und kein Es geht um, verstehst du? Ja, ich meine, die Bibel gibt dir diesen Hinweis, der Friede soll der Schiedsrichter zum Beispiel sein. Was ist Friede? Weißt du, Friede ist ja nicht einfach nur Abwesenheit von Krieg, sondern Friede ist, oder einfach nur, dass du irgendwie ruhig bist oder so, sondern Friede ist ja der Shalom im Hebräischen. Shalom, das ist ja so ein umfassendes Wohlergehen und umfassendes, manche beschreiben es mit diesem Rundheit, ja. Jemand hat letzte Woche mit Adam hat es jemand gesagt, es war ein bisschen schwierig auf Englisch zu übersetzen, gell, weil so rund, sie hat dann round übersetzt, es war natürlich dann nicht ganz verständlich im Englischen, aber weißt du, jede Sprache hat ihre Begriffe, aber das trifft es am besten. Ja? Halleluja. Also sag mal, ich lerne immer besser, mein inneres Zeugnis zu hören oder wahrzunehmen. Ich bin geführt vom Heiligen Geist. Und ich vertraue diesem inneren Zeugnis. Mehr und mehr. Und dabei bin ich nicht unabhängig, sondern ich lebe eingefügt in den Leib Christi und ich bin jederzeit offen für geistlichen Rat. Aber ich bin nicht offen für Manipulation, Kontrolle und Dominanz. Amen. Ist total wichtig. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt hast du gehört, wie wichtig, damit komme ich jetzt heute zu dem Thema zum Ende, du hast gehört, wie wichtig das innere Zeugnis ist. Und ich möchte heute Abend jetzt ein bisschen die andere Seite auch nochmal beleuchten, nämlich die Bedeutung auf der anderen Seite des prophetischen Dienstes. Weil ich habe ja schon gesagt, ich glaube 100% an den prophetischen Dienst und ich glaube 100% an den neutestamentlichen prophetischen Dienst und ich glaube, dass es heute noch genauso Propheten gibt, wie es das im Alten Bund gegeben hat. Nur glaube ich, dass die Propheten des Neuen Bundes ein bisschen anders sind wie die Propheten des Alten Bundes. Und ich glaube auch, dass man es ihnen anmerken sollte. Ich glaube, dass wenn du einen Propheten siehst, der im Neuen Bund unterwegs ist eigentlich, und jeder Prophet heutzutage sollte im Neuen Bund unterwegs sein, weil ansonsten müsste er ein Jude sein. Ja? Aber wenn er ein christlicher Prophet ist, dann sollte er zum Beispiel nicht der, ich sag mal, der zornige Simson sein. Weißt du, von seinem Charakter her. Ist eine Charaktersache. Weißt du, Simson ist in vielerlei Hinsicht keinerlei Vorbild für einen neutestamentlichen Propheten. Elia auch nicht. Die Zeit der Schlachtung der Baalspropheten ist vorbei. Unser Kampf ist nicht mehr, ja, preist den Herrn. Unser Kampf ist nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten in der Finsternis. Propheten im Neuen Bund sind auch keine Richter über das Volk Gottes. Das ist auch sehr wichtig. Sondern sie sind Jesus-Männer und Jesus-Frauen. Und wofür kam Jesus? Was hat er gesagt? Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Also ist ein Prophet des Neuen Bundes auch nicht gekommen, um die Gemeinde Jesu zu richten. Das ist Gottes Sache. Sondern er ist gekommen, um sie zu retten. Sein Dienst ist ein primär hohepriesterlicher Dienst der Fürbitte. Und des Haltens des Volkes Gottes vor den Thron des Vaters. Amen. Ich gebe dir eine Schlüsselschriftstelle, die dir das zeigt aus dem Alten Testament, aber die prophetisch vorschattet diese Salbung oder diese zwei, sind ja zwei Grundsalbungen, auf denen oder die das Fundament für die Gemeinde Jesu im Neuen Bund sind. Ja? Muss ich vielleicht noch einschieben. Epheser 2,20, was heißt es? Ihr aber seid aufgebaut auf die Grundlage, also das Fundament der Apostel 1, Propheten 2. Amen. Wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Okay? Das heißt, es gibt zwei Fundamentsalbungen. Der Prophet ist, oder die prophetische Salbung, so muss ich sagen, ist die eine der beiden Fundamentsalbungen für die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Bund. Also ist der Prophet oder der prophetische Dienst, die prophetische Salbung extrem wichtig. Kannst du sehen? Ist nicht unbedeutend, sondern ist extrem wichtig. Es ist eine der beiden Grundsalbungen, oder der Grund der Fundamentsalbungen für die Gemeinde Jesu im Neuen Bund. Amen. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal rein nach Sacharja Kapitel 4, Vers 2 bis 3. Da ist nämlich von diesen Grundsalbungen die Rede, nur in bildhafter Form. Und da lesen wir, was Sacharja gesehen hat. Der hat ja verschiedene Dinge von dem Engel gezeigt bekommen. Und in Vers 2, Kapitel 4, spricht der Engel zu ihm und sagt, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen. Diese sieben Lampen stehen übrigens für die Vollzahl der Gemeinde. Ja, sind wie die sieben Leuchter nachher in der Offenbarung 1. Ja, also diese Vollzahl der Gemeinde. Die sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen. die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume, sag mal zwei Ölbäume. Wofür steht Öl? Salbung. Amen. Zwei Ölbäume sind zwei Salbungen. Okay? Zwei Ölbäume stehen neben ihm, einen zur rechten des Ölgefäßes und einen zur linken. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 11, weil Sacharja lässt nicht locker, fragt ihn da schon, aber in Vers 11 fragt er nochmal und sagt zu ihm nochmal, was sind denn diese zwei Ölbäume? Ja, er will es gern wissen. Was sind denn diese zwei Ölbäume zur rechten des Leuchters und zu seiner linken? Ja, der Leuchter, wie gesagt, steht für das Volk Israel im Alten Bund, für die Gemeinde im Neuen Bund. Wer sind also diese zwei Ölbäume zur rechten des Leuchters und zu seiner linken? Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen? Das heißt, die Salbung ausfließen lassen. Durch die Salbung, wir nehmen es jetzt fürs Neue Testament als Vorschatten, durch die Salbung in die Gemeinde Jesu fließt. Was sind diese zwei Ölbäume? Was sind diese zwei Säulen? Was sind diese zwei Fundamente? Und er sprach zu mir und sagt, Herr, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da sprach er, dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Das heißt, es geht um zwei Salbungen. Und wenn du den ganzen Sacharja studierst, dann stellst du fest, dass damals es nicht nur zwei Salbungen waren, sondern dass es zwei Personen gab, die diese Salbung repräsentierten. Das eine war Zerubbabel und das andere war Joshua. Zerubbabel war der Statthalter in Israel, das heißt, er war sozusagen das Haupt, die Regierungsautorität, ja, das repräsentiert die apostolische Salbung. Amen. Das repräsentiert den Apostel im Neuen Bund. Und dann haben wir auf der anderen Seite Joshua und das war, achte gut drauf, es war der hohe Priester. Und das repräsentiert die prophetische Salbung im Neuen Bund. Das heißt, wir haben zwei Ölbäume, zwei Salbungen, zwei Gesalbte sozusagen, zwei Ämter, die das Öl in die Gemeinde hineintransportieren, durch die das Öl hineinkommt, also das Fundament, weißt du, worauf liegt das Fundament der Gemeinde? Auf der Kraft Gottes. Paulus hat gesagt, das Fundament eures Glaubens soll nicht in Worten bestehen, sondern soll in der Kraft sein. Nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Das heißt, das Fundament für echte biblische Gemeinde ist die Salbung. Nicht Intellekt, nicht schlaue menschliche Weisheit, nicht irgendwie eine tolle Persönlichkeit, die Menschen anziehen kann oder Menschen begeistern kann mit irgendwelchen menschlichen Programmen, sondern das echte biblische Fundament der Gemeinde Jesu ist die Kraft Gottes, ist die Salbung Gottes. Und diese Salbung teilt sich auf in zwei Grundsalbungen und dann verästelt sie sich in weitere Salbungen, Evangelisten, Pastoren, Lehrer und dann geht es weiter Heilung, verschiedene Gaben der Hilfeleistung, der Leitung und so weiter und so fort. Aber die zwei Grundsalbungen sind das Apostolische und das Prophetische. Und beide Salbungen sind absolut übernatürlich. Amen. Vom Apostel sagt der Paulus in 2. Korinther 12,12 sagt er ja, die Zeichen eines Apostels sind unter euch geschehen. Und dann nennt er vier Zeichen oder drei Zeichen, je nachdem wie du es jetzt rechnen willst. Er sagt erstens in vielem Ausharren. Das ist schon mal ganz interessant. Ja. Das heißt dranbleiben, Beharrlichkeit, Kurzatmigkeit, kein Apostel. Amen. Geistliche Kurzarmigkeit, nicht apostolisch. Geistliche Langatmigkeit, Geduld, Beharrlichkeit, dranbleiben, nicht schnell die Flinte ins Korn werfen. Aha, das ist ein Kennzeichen. Ich sage nicht, dass überall, wo dranbleiben ist, automatisch ein Apostel am Berg ist. Aber ohne Ausharren kein Apostel. Amen. Okay? Und dann sagt er weiter, in vielem Ausharren, dann sagt er weiter, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Das heißt, das andere ist, keine Zeichen und Wunder, kein Apostel. Also ein Apostel ist nicht einfach nur einer, der irgendwie der Präsident von irgendeiner Vereinigung von Pastoren ist. Das ist kein Apostel. Also nicht zwangsläufig, es kann einer sein. Aber es ist nicht zwangsläufig einer. Kein Ausweis der Kraft Gottes, kein Apostel. Das kannst du schon mal sagen. Umkehrschluss gilt natürlich nicht. Wo immer ein Zeichen und Wunder passiert, aha, ein Apostel. Nein. Aber wo immer Zeichen und Wunder passieren durch die Gemeinde Jesu, kannst du davon ausgehen, dass du eine von der apostolischen und auch von der prophetischen Salbung gespeiste Gemeinde hast. Die Gemeinde der Endzeit muss eine apostolisch-prophetische Gemeinde sein. Die Gemeinde der Herrlichkeit kann nur eine apostolisch-prophetisch geführte Gemeinde sein, weil nur durch diese beiden Grundsalbungen kommt diese übernatürliche Dimension in die Gemeinde hinein. Also Apostel, Prophet. Was ist mit dem Propheten? Auch der Prophet ist eine extrem übernatürliche Salbung. Und sein primärer Dienst ist hohepriesterlich. Und das darf man nie vergessen. Manche denken, ja, der primäre prophetische Dienst besteht darin, prophetische Worte rauszuschießen. Aber weißt du, das, was dahinter steht, ist das viel Entscheidendere. Das Herz dahinter ist viel entscheidender als die Richtigkeit und Exaktheit der Worte. Der Adam hat einen interessanten Satz gesagt letzte Woche und genau das hatte ich schon mir notiert, schon bevor er da war, weil genau das ist 100% so. Ein wahres Wort oder ein richtiges prophetisches Wort im falschen Geist gesprochen, ist trotzdem nicht die Wahrheit und ist letztendlich eine teuflische Kopie des Echten. Amen. Und kommt trotzdem nicht von Gott. Weißt du, du kannst einen echten Propheten von einem wahren Propheten, genauso wie auch einen echten Apostel von einem falschen Apostel, also einen echten Propheten von einem falschen Propheten, kannst du nicht unterscheiden daran, dass seine Worte akkurat sind. Amen. Weißt du, so viele Christen lassen sich so schnell beeindrucken, nur weil irgendwo mal einer irgendwas richtig getroffen hat. Weißt du, sogar ein Wahrsagegeist kann Sachen wissen. Amen. Es lässt sich nicht unterscheiden an der Richtigkeit der Worte, sondern woran lässt sich es unterscheiden? Am Geist, das heißt am Herz dahinter. Amen. Aus welchem Herzen kommt das Ganze hervor? Amen. Weißt du, ist dahinter ein Herz, das im Verborgenen ringt für die Gemeinde Jesu, für die Söhne und Töchter Gottes? Oder ist dahinter ein Herz, das sich selber darstellen will oder einfach bewundert werden will oder einfach vielleicht seelische Wunden einfach noch hat? Weißt du, es ist ja nicht unbedingt immer böser Wille, sondern einfach seelische Wunden vielleicht noch hat, die kompensiert werden durch das Gefühl, wow, da gibt es Leute, die hören auf meine prophetischen Worte und die lassen sich von mir führen und beeinflussen. Wow, das fühlt sich gut an. Ist da noch eine Seele dahinter, die das braucht? Oder ist da eine Seele dahinter, die frei davon ist? Amen. Kannst du sehen. Und weißt du, ein falsches prophetisches Wort, aber mit dem richtigen Herzen gesprochen, ist gar nicht so ein Problem im Neuen Bund. Im Alten Bund war es ein großes Problem. Du weißt ja, was da passiert ist. Die wurden gesteinigt. Amen. Beziehungsweise im Alten Bund gab es diese Unterscheidung gar nicht. Sondern da war es eben so, keiner konnte die Stimme Gottes hören, also die ganze Verantwortung lag auf dem Propheten. Wehe, der hat sich geirrt. Im Neuen Bund hören wir alle die Stimme Gottes und somit ist die Verantwortung des Propheten, alles richtig zu machen, sehr viel geringer. Preist den Herrn. Amen. Es kommt sehr viel mehr auf das Herz an. Wenn jemand ein falsches prophetisches Wort weitergibt, aber sein Herz ist richtig, dann kann man das recht leicht in Ordnung bringen. Weil wenn nämlich sein Herz richtig ist, dann wird er niemals die Haltung haben, ich habe immer recht. Sondern dann wird er immer sagen, gut, ich kann mich auch irren. Dann würde er die Demut haben zu sagen, okay, ich kann einen Fehler machen, ich weiß es nicht. Vielleicht erweist sich in 20 Jahren, dass mein Wort doch richtig war, aber für den Moment kann ich es nicht unbedingt garantieren. Verstehst du? Das heißt, da ist so ein demütiges Herz dahinter. An der Demut kannst du es immer erkennen. Oder ist dahinter so ein rechthaberisches Herz? Ja, ich muss jedem beweisen, dass ich immer recht habe. Verstehst du? Das heißt, mehr als alles, wie heißt es Sprüche 4,23, mehr als alles bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also nichts ist schlimmer, als das verunreinigte Herz eines zum apostolischen oder prophetischen Dienstes berufenen Menschen, der durch nicht verarbeitete seelische Verletzungen irgendwo im Verborgenen bitter, hart oder wasser- oder richtend geworden ist, ja, der dann dazu noch starke Gaben von Gott hat, der kann viel Zerstörung anrichten. Kannst sehen, oder? Preist den Herrn, dass die Gemeinde Jesu immer mündiger wird und sich deswegen auch, weißt du, in der mündigen Gemeinde Jesu kann so ein Prophet oder so ein Apostel auch nicht schaden. Weil eine mündige Gemeinde sagt, ich nehme alles, ich prüfe alles, das Gute behalte ich. Ich folge ja nicht dem Propheten nach, sondern ich folge ja Jesus nach. Und wenn ich Jesus im Propheten sehe, wenn ich Jesus sehen kann, dann folge ich diesem Jesus nach. Amen. Ich folge Jesus in einem Apostel oder in einem Evangelisten oder einem geistlichen Leiter, ich folge Jesus in ihm nach, aber nicht diesem Menschen. Amen. Es geht um eine Herz-zu-Herz-Sache. Erkennst du Jesus da drin? Erkennst du den Charakter von Jesus? Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, du musst den Charakter viel mehr sehen als das Äußere. Ja? Wenn zum Beispiel ein Prophet des neuen Bundes ständig kriesgrämig, krantig, sauer, ständig irgendwelche Gerichtsworte herunterholend ist, ja, dann kannst du ziemlich sicher davon sein, entweder hat er ein vollkommen falsches Verständnis des prophetischen Dienstes, lebt total im Alten Testament, oder, und meistens ist beides der Fall, oder aber seine Seele ist einfach noch irgendwo unheilig, ungeheilt und damit auch unheilig an bestimmten Punkt, ungereinigt. Und deswegen freundet er sich so mit diesen Positionen eines solchen Propheten an und sagt, ja, da steht's doch, auch der Elia hat gesagt und überhaupt, und der Elisa, was hat der Elisa gemacht, als sie ihn verspottet haben, hat er sie verflucht und dann sind sie alle von Bären zerrissen worden. Ja, das war der Elisa. Kannst du nachlesen, zweiter König. Ja, Kinder, muss es mal geben. Ich weiß gerne noch, wie viel es waren, aber ich glaube, eine zweistellige Zahl von Kindern wurden von Bären zerrissen, weil der Prophet sie verflucht hatte. Ist das die Aufgabe des neutestamentlichen Propheten? Sicherlich nicht. Jesus hat dazu ein klares Wort gesagt. Weißt du, als Jesus über diese Erde ging, hat er genau mit diesem Geist noch zu tun gehabt, weil es war ja die Übergangszeit zwischen dem Alten und Neuen Bund. Und es gab ganze Städte, die gegen Jesus gingen, zum Beispiel Samaria hat ihn nicht angenommen. Und was auf welche glorreiche Idee kamen die Jünger? Sie haben sich gesagt, wow, wir haben es gelesen, der Elisa, was hat er gemacht? Er hat sie verflucht, die Bären haben sie zerrissen. Und dann haben sie gesagt, Jesus, sollen wir nicht einfach befehlen, dass Feuer vom Himmel kommt und diese Stadt verzehrt, wäre doch eine super Sache. Du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, die gehen gegen dich, also lass Feuer vom Himmel kommen. Weißt du, und Jesus hat nicht gesagt, das könnt ihr nicht tun oder ihr seid nicht dazu fähig. Er wäre dazu fähig gewesen. Amen. Aber er hat zu ihnen gesagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Amen. Also der Geist des Neuen Bundes ist ein anderer Geist wie der Geist des Alten Bundes. Ein Prophet des Neuen Bundes ist immer ein Liebesprophet. Ist ein Prophet, der, weißt du, Wahrheit ohne Liebe ist keine Wahrheit im göttlichen Sinne. Wahrheit ohne Liebe ist schon nicht mehr die Wahrheit aus der Sicht Gottes. Sagt, ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt und nichts als die Wahrheit. Weißt du, so viele Christen hauen allen möglichen anderen Christen alles Mögliche um die Ohren mit der Ausrede, es war die Wahrheit. Und ja, vielleicht war es die Wahrheit. Aber wenn es nicht in Liebe kam, wenn dein ärgerliches, zorniges Herz dahinter ist, dann war es trotzdem nicht Gott. Dann war es nicht der Geist Gottes und damit war es aus der Sicht Gottes schon wieder nicht mehr die Wahrheit. Weil Gott beurteilt Wahrheit viel mehr am Geist und am Herz als an den Worten, die du sagst. Amen. Kannst du sehen, dass wir alle noch ein bisschen Wachstumspotenzial haben manchmal? Halleluja. Weißt du, weder für einen Apostel noch für einen Propheten noch für irgendeinen anderen geistlichen Leiter im Neuen Bund ist Zorn oder Ärger eine akzeptable Motivation zu sprechen. Du solltest dir dreimal auf den Mund beißen, bevor du was sagst, wenn du merkst, dass du noch ärgerlich bist. Weil du kannst sicher sein, das ist nicht Gott. Amen. Der Zorn Gottes liegt auf denen, die Jesus abgelehnt haben. Amen. Sie sind nämlich unter der Herrschaft des Teufels. Amen. Es kann nicht deine Aufgabe sein, im neuen Bund auf irgendjemand zornig zu sein und zu sagen, das ist der Zorn Gottes, der sich durch mich manifestiert. Gott, stinkt es einfach hier. Nein. Also Gott glaubt an die neue Schöpfung. Also Gott reißt das Unkraut aus, die Geister, die Dämonen, die Mächte, die seelischen Dinge, aber er zerstört nicht die Menschen. Ich habe eine super Stelle gefunden, in Jesaja 27. Das ist das Herz Gottes für seine Gemeinde und das ist das Herz eines Propheten. Und das musst du sehen, das Herz eines Propheten ist, an jenem Tag wird man sagen, heißt es da, ein prächtiger Weinberg. Ja, weißt, wofür steht der Weinberg? Für die Gemeinde Jesu. Amen. Ja, wir sind die erste Weinstock, wir sind die Reben, der Weinberg, okay, Gemeinde Jesu. Ein prächtiger Weinberg, sagt Gott, besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn alle Augenblicke. Damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Nacht und Tag. Zorn habe ich nicht, sagt er, Zorn habe ich nicht. Und jetzt kommt's, o fände ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Mit anderen Worten, worauf ist Gott zornig? Auf den Teufel. Auf die Dornen und Disteln. Aber nicht auf irgendwelche Menschen. Unser Kampf, wie hat Paulus gesagt, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten. Halleluja. Der Prophet des neuen Bundes ist nicht fixiert auf das Negative, sondern er ist immer fixiert auf das, was Gott tut und damit auf seine Herrlichkeit. Das heißt, der Prophet des neuen Bundes ist ein sehr freudiger Zeitgenosse. Amen. Daran kannst du immer sehen. Weißt du, gerade beim, warum mache ich das da so deutlich? Weil beim Propheten ist die Gefahr, alttestamentlich zu werden, am größten. Warum? Weil im Alten Testament einfach so viele Propheten vorkommen. Das heißt, die Versuchung für einen, der weiß, dass er eine prophetische Berufung hat, die Versuchung, sich mit den Propheten des Alten Testaments, egal jetzt mit welchem, total zu identifizieren, ist sehr groß, wenn er keine Unterscheidung hat zwischen Alten und Neuen Bund. Aber wie gesagt, die Schlachtung der Baalspropheten ist vorbei. Auch die Zeit für jammernde Propheten wie Jeremia ist auch vorbei. Verstehst du, der voller Selbstmitleid gejammert und gesagt, keiner versteht mich und alle sind gegen mich. Und Verstehst du? Also, im prophetischen Dienst zu stehen, heißt nicht, einem Ablehnungssyndrom zu frönen. Verstehst du? Ja, natürlich werden echte Propheten abgelehnt. Apostel auch, Evangelisten auch, alle Söhne werden abgelehnt. Preist den Herrn, Halleluja, sie hüpfen und sie springen, hast du vorher gehört. Amen. Und sie lernen daran, durch diese Herausforderungen frei zu werden von den seelischen Anteilen in ihrer Persönlichkeit und tatsächlich geistliche Persönlichkeiten zu werden. Amen. Und natürlich jedem auch prophetisch begabten Sohn Gottes, Mann Gottes, Frau Gottes, musst du das Recht zugestehen, dass er sich auch entwickelt. Amen. Also nicht, dass du jetzt wieder das Umgekehrte machst und dann auf den Finger zeigst und sagst, du bist doch zornig. Ab mit dir. Verstehst du? Dann tust du versuchen mit demselben Geist den falschen Geist auszutreiben. Aber das funktioniert nicht. Das ist den Teufel mit Beelzebul austreiben. Aber das funktioniert nicht, hat Jesus schon gesagt. Amen. Sondern jede Herausforderung, die dir gestellt wird durch falsche Herzenshaltungen, konterst du, indem du den gegenteiligen Geist in dir entwickelst. Und dann bekommst du den Sieg. Amen. Und dann lebst du im Sieg. Und dann wirst du, auch wenn du prophetisch zum Beispiel begabt bist oder auch berufen bist in ein Amt des Propheten, dann wirst du ein so fröhlicher, so liebevoller, so ausgeglichener, so geduldiger Prophet. Also Johannes der Täufer ist auch nicht das Vorbild für den neutestamentlichen Propheten. Amen. So, Heuschrecken essen und irgendwo in der Wüste rumschreien oder so. Verstehst du? Das ist auch nicht das Kennzeichen eines neutestamentlichen Propheten, dass er komisch ist. Das ist kein besonderer Ausweis. Sondern Gott arbeitet auch an den Komischkeiten des Propheten. Und damit auch an dir. Halleluja. Amen. Und er macht dich weicher. Halleluja. Der alttestamentliche Prophet, du musst es dir so vorstellen, der alttestamentliche Prophet war ein seelischer Mensch, der mit der Salbung Gottes angetan war. Zu 90% würde ich sagen, in den meisten Fällen. Ja. Weil die geistliche Entwicklung, dadurch, dass es noch keine neue Geburt gab, konnte gar nicht wirklich stattfinden. Es gab eine Salbung auf ihn, verstehst du? Und das war teilweise wirklich, deswegen, wir dürfen auch nicht die alttestamentlichen Propheten verurteilen. Sie lebten eben nun mal in diesem alten Bund. Das war für sie extrem schwer. Weißt du, ich wollte nicht mit Jeremia tauschen. Und auch nicht mit Elia oder mit Elisa oder sonst irgendjemand. Ich meine, Elisa, das war noch recht gut. Gell? Da wurde jedenfalls nicht er von den Bären verschlungen, aber... aber verstehst du, ich wollte mit keinem von denen tauschen. Sie hatten es ja wirklich, weißt du, 1. Petrus sagt, sie begehrten in das Geheimnis des Evangeliums hineinzuschauen, das wir jetzt erleben. Sie prophezeiten auf die Zeit hin, in der wir jetzt leben. Wir dürfen in der Erfüllung leben. Sie haben den Weg bereitet. Amen. Sie haben uns Dinge gezeigt. Wir können dankbar sein für jeden Propheten des Alten Bundes. Ohne sie hätten wir nie, ohne Jesaja hätten wir nie diese wunderbare Weissagung auf das Kreuz von Jesus gehört. Wir hätten nie überhaupt, das Volk Israel wäre nie bereit gewesen, überhaupt den Messias aufzunehmen. Keiner. Jesus hätte gar nicht auftreten können. Sie haben den Weg bereitet. Verstehst du? Deswegen geht es nicht darum, die Propheten des Alten Bundes irgendwie zu schmälern in ihrer Bedeutung, aber es geht darum, deutlich zu machen, sie haben im Alten Bund gelebt. Und wir leben nicht mehr im Alten Bund, sondern wir leben im Neuen Bund. Und im Neuen Bund ist der Prophet eine extrem, oder die prophetische Salbung eine extrem wichtige Salbung. Und der Prophet ein extrem wichtiges Amt. Und nach dem Apostel ist der Prophet das Amt mit der, oder das prophetische Amt, das Amt mit der höchsten Autorität im Leib Christi. Ja? Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass es gereinigt ist, dass das Herz dahinter gereinigt ist. Halleluja. Letztendlich ist der prophetische Dienst, übrigens auch der apostolische Dienst letztendlich auch, aber nicht ganz so stark, der prophetische Dienst ist sehr stark ein Dienst im Verborgenen. Das vergessen viele. Ja, ich sag mal so, kein fürbittendes Herz, kein Prophet. Verstehst du? Nur weil jemand ein richtiges Wort sagt, ist er noch kein Prophet. Kein fürbittendes Herz, kein Herz, das hingibt für den Leib Christi, kein Herz, das ringt für den Leib Christi, das einfach vor dem Thron Gottes ist, das ein Herz hat einfach für die Söhne und Töchter Gottes, kein Prophet. Das Gleiche gilt natürlich für einen Apostel auch. Auch ein Apostel muss im Verborgenen oder lebt aus dem Verborgenen, lebt aus diesem geheimen Ort am Verborgenen, daraus kommt alles hervor. Ist klar. Aber beim Propheten ist es unter Umständen so, manche Propheten sind überhaupt nicht sehr viel in der Öffentlichkeit, sind vielleicht nicht mal besonders gute Prediger. Manche sind es und manche sind auch super Lehrer und sie aktivieren den Leib Christi und es ist super. Und wenn sie in dem Amt stehen, sollten sie in irgendeiner Form auch reden können. Ne? Aber manche, ich meine zum Beispiel, wenn ich an Bob Jones denke, ich weiß nicht, wer ihn noch kannte, der gestorben ist, der geistliche Vater von Jeff Jensen. Ja, das war jetzt zum Beispiel einer, wenn du ihm zuhörst, du kannst im YouTube, kannst du einige Sachen von ihm hören, das war jetzt nicht der gewaltige Prediger, verstehst du? Das war mehr so, das war mehr so ein Puzzler, der hat so Puzzlesteine so ausgeworfen hier und da. Ne? Aber das saß, verstehst du? Das waren Worte aus Liebe gesprochen, aus dem Herz der Liebe gesprochen. Einzelteile teilweise, aber das extrem powerful, weil es von der Liebe gesalbt war. Amen. Das heißt, der Dienst des Prophetischen entwickelt sich zuallererst im Verborgenen. Ja, jemand, der eine Plattform sucht, sollte sich nicht unbedingt den prophetischen Dienst aussuchen. Da solltest du lieber Evangelist werden oder so. Ja, da hast du eine Plattform sicher. Amen. Aber der Prophet kann auf der Plattform stehen und er kann einen wichtigen Lehrdienst und einen wichtigen Predigtdienst auch tun, aber es ist nicht sein Hauptdienst. Die prophetischen Worte, die hervorkommen, sind ein Ausfluss seines Dienstes im Verborgenen. Amen. Wozu dienen prophetische Worte? Sie dienen der Auferbauung, sie dienen der Ermutigung, sie dienen der Stärkung, sie dienen auch der Wegweisung und sie dienen auch manchmal der Korrektur. Allerdings Korrektur nie im bloßstellenden Sinn. Auch das ist sehr wichtig. Ja. Im Alten Bund war der prophetische Dienst ein extrem bloßstellender Dienst. Ja. Der wurde massiv konfrontiert. Du, Ahab, stürzt Israel ins Unglück. Ja, so. Der prophetische Dienst des Neuen Bundes ist anders. Warum? Weil jeder Sohn Gottes, der korrigiert wird, hat letztendlich ein inneres Zeugnis dessen, was richtig ist. Das heißt, wozu dient ein korrigierendes Wort eines Propheten? Es dient dazu, eigentlich dich auf etwas aufmerksam zu machen, was dein Geist dir eigentlich schon die ganze Zeit sagt. Und somit brauchst du nicht unbedingt diese Brachialmethode. Verstehst du? Öffentliche Bloßstellung oder irgend sowas. Ja? Das ist mehr so in dem Bereich Beweisen, ich weiß was. Amen. Also es ist sogar, in manchen Fällen ist es nicht mal eine Kunst, irgendwas Negatives zu sehen. Verstehst du? Wenn du jemanden im Gottesdienst sitzen siehst, der irgendwie so da sitzt, dann zu sagen, hey, ich sehe einen Geist der Depression über dir, weißt du, das ist keine Kunst. Aber, weißt du, aber dadurch, dass du das jemandem auf den Kopf zusagst, wird er nicht frei. Amen. Also sollten wir uns enthalten, auch untereinander, verstehst du? Wir sind ja alle, wenn ich vom Propheten spreche, dann spreche ich von uns allen, weil wir sind alle prophetisch. Wir sind vielleicht nicht alle im Amt des Propheten, sicherlich nicht, aber wir sind alle prophetisch. Wir sind ein apostolisch-prophetisches Volk. Das heißt, wir sind alle apostolisch und wir sind alle prophetisch, weil wir sind eine Gemeinde der Herrlichkeit. Amen. Eine Bewegung der Herrlichkeit. Also sind wir alle apostolisch und prophetisch. Das heißt, was für den Propheten gilt, gilt immer auch für dich. Also rede ich nicht raus und sage, na, ich bin ja kein Prophet, also kann ich machen, was ich will, verstehst du? So nach dem Motto, jemand kommt rein, schaut ein bisschen traurig und sagt, oh, du bist aber auch traurig, ne? Ich sehe es genau, ja, es ist echt schlimm, gell, ist schlecht und, oh, und ja, und ich sehe es total. Und weißt du, und was machst du? Du verstärkst das Negative, das gar nicht zu der Person gehört. Ein echter Prophet bringt das Positive hervor. Und wenn er was sieht, was zu korrigieren ist, dann wird er das korrigieren auf eine Weise, sodass letztendlich nur du es merkst. Im Optimalfall. Und wenn er es tatsächlich öffentlich machen muss, dann sollte er vorher mit dir persönlich gesprochen haben. Und wenn er das nicht hat, dann sollte er seinen Mund halten. Amen. Das ist so. Sehr wichtig. Halleluja. dich des Schauens auf das Negative. Und sieh immer, was Gott tut. Amen. Sieh immer, was Gott tut. Sieh in den Menschen, was Gott tun will. Und weißt du, wenn Menschen erkennen, was Gott in ihrem Leben tun will, dann werden sie das, was nicht Gott ist in ihrem Leben, automatisch nicht mehr wollen. Sie werden sagen, ja okay, wenn Gott so eine gewaltige Berufung für mich hat, ach, was soll ich mich dann da hier noch mit was weiß ich, mit Pornos abgeben oder mit sonst irgendwas? Dazu musst du nicht jemand aufstehen lassen und sagen, ich sehe Pornografie in deinem Leben. Kann man sehen, verstehst du, im Geist kann man so Geister sehen. Aber es ist nicht unbedingt immer dran, auf jemanden zuzuschießen, zu sagen, ich sehe das. Amen. Manchmal ist vielleicht dran, im Verborgenen mit jemandem zu reden oder so, aber weißt du, dann entscheidend ist immer die Liebe. Immer die Liebe. Sagt zu deinem Nachbarn, immer die Liebe. Und wo die Liebe ist, ist auch die Freude nicht weit. Halleluja. Das heißt, ein Prophet des neuen Bundes hat im Gegensatz zu Jeremia allen Grund zu lachen. Amen. Einen kriegsgrämigen Propheten, habe ich schon gesagt, der teufels- und dämonenfixiert ist, solltest du mit Vorsicht genießen. Amen. Dann hat der Adam noch was Interessantes gesagt und das stimmt auch 100%. Weißt du, wenn du prophetisch bist, dann kannst du unter Umständen oder nimmst du unter Umständen Dinge wahr, Warnungen Gottes, dass etwas Negatives passieren könnte. Manche Propheten verstehen ihre Aufgabe falsch und sie prophezeien etwas Negatives im Sinne von, das wird geschehen. In den allerwenigsten Fällen spricht Gott so etwas. In allerwenigsten Fällen. Also nehmen wir mal die Ausnahme Agabus mit dem Erdbeben. Okay, da war klar, das kommt, das konnten sie nicht mehr wegbeten. Amen. Aber in den allermeisten Fällen sind die Wahrnehmung von etwas Negativem sind Warnungen, die dazu führen müssen, dass die Christen und das Volk Gottes, die Söhne Gottes beten und die Sache cancel. Amen. Also weißt du, das, eine Prophetie, die sagt, ich sehe eine dunkle Wolke über dir, es kommt etwas Dunkles auf dich zu und wenn dann das Dunkle bei dir ist, dann halte an Jesus fest. Weißt du, da sagst du, hey, ich zerbreche es in Jesu Namen, auf mich kommt nichts Dunkles zu, sondern bevor das Dunkle überhaupt auf mich zukommt, muss es schon wieder weichen. Weißt du, dann solltest du sofort, wenn du so einen Eindruck hast, dann solltest du sagen, hey, wir beten zusammen und wir zerbrechen das und es hat zu weichen. Amen. Der Adam ist sogar so weit gegangen, und das würde ich ihm vollkommen zustimmen, dass er gesagt hat, ja, damit werden manche prophetisch Begabten eigentlich zu Kanälen für den Geist der Hexerei. Sie holen nämlich etwas Negatives in die Wirklichkeit. Das ist aber niemals die Aufgabe des neutestamentlichen Propheten. Sondern die Aufgabe des neutestamentlichen Propheten ist, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Am Ende der Zeit wird die ganze Erde bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Nicht das Gericht des Herrn oder nicht die Werke des Teufels zu erkennen, sondern die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Und du kannst dich toll fühlen, dass du sagst, wow, ich habe was Negatives vorausgesehen und es ist wirklich passiert. Ja, toll. Wem nutzt denn das? Amen. Und du freust dich noch. Weiß ich, 10 Tote beim Erdbeben und du freust dich, weil du es vorausgesagt hast. Ja, super. Verstehst? Man muss sich mal überlegen, was steckt denn für ein Herz dahinter? Habe ich ein Herz des Rechthabers oder habe ich ein Herz der Liebe? Wenn ich ein Herz der Liebe habe, dann werde ich sofort, wenn ich ein Wort empfange, dass ein Erdbeben irgendwo passiert, werde ich sofort beten und sagen, keine Tote, keine Verletzte, vielleicht gar kein Erdbeben, wie auch immer. Und selbst wenn, dann so schwach, dass nichts passiert, keiner zu Schaden kommt. Kannst du sehen? Halleluja. Also da muss noch manches aus dem Leib Christi so ein bisschen rausgeblasen werden. Da muss noch ein bisschen mehr neuer Bund rein. Halleluja. Also der prophetische Dienst ist zu wichtig, als das Kind mit dem Bade auszuschütten, dass manche dann sagen, ja, ich will überhaupt nichts mehr mit dem prophetischen Dienst zu tun haben, weil das ist irgendwie immer negativ, irgendwie immer irgendwie verwirrend und am Ende bin ich immer niedergedrückt, voller Angst und Sorge oder was auch immer. Weißt du, an den Früchten werden sie erkennen. Wenn du ein prophetisches Wort bekommst und du bist hinterher voller Angst, Sorge und Unfrieden, weißt du, dann stelle tatsächlich mal in Frage, ob dieses Wort wirklich von Gott kommt. Weil die an den Früchten werden sie erkennen. Wenn du in deinem Glauben zu Gott gestärkt bist, wenn die Freude dadurch zunimmt, wenn in dir einfach eine größere Liebe zu Jesus entsteht und zu den Menschen, dann kannst du davon ausgehen, dass jedenfalls der Geist dahinter richtig war. Selbst wenn nicht einmal alle Informationen richtig waren, aber der Geist dahinter war schon mal richtig. Dann hast du viel mehr, als du hast irgendein scheinbar richtiges Wort, aber du bist hinterher vollkommen fertig. Vollkommen schwarz. Oh meine Güte, was kommt alles auf uns zu? Amen. Der Dienst des neutestamentlichen Propheten ist ein Dienst der Auferbauung, der Stärkung, der Ermutigung. Auch Korrektur kann ermutigend sein. Auch Wegweisung ist ermutigend. Verstehst du? Alle diese Aufgaben sind damit drin. Aber im Endeffekt geht es darum, den Leib Christi aufzubauen, die Söhne und Töchter zu stärken, dass sie offenbar werden, diese prophetisch-apostolische Armee in Existenz zu rufen und ihnen zu helfen, dass sie aufstehen. Amen. Halleluja. Also, lasst uns das freisetzen. In diesem Sinne, lasst uns die prophetische Salbung in unserer Mitte freisetzen, stärker als je zuvor. Stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Irina, kommst du nach vorne? Ich möchte gerne, dass du mitbetest. Halleluja. Ich gebe dir das Mikro. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir erstmal, dass wir im neuen Bund leben. Sag mal, danke, Vater, dass ich im neuen Bund lebe. Vielleicht habe ich noch gar nicht erkannt, wie genial das tatsächlich ist. Aber ich werde es immer tiefer erkennen. Und ich danke dir, Vater, für all die Salbungen, die du gegeben hast, damit ich als Sohn oder Tochter Gottes offenbar werde. Und so danke ich dir auch insbesondere für die prophetische Salbung. Und ich heiße die prophetische Salbung willkommen in meinem Leben. Sie darf an mir wirken. Sie darf mich übernehmen. Sie darf mich durchdringen. Sie darf mich verwandeln. Sie darf mich korrigieren. Sie darf mich stärken. Sie darf mir Wegweisung geben. Heiliger Geist, wir laden die Salbung des Prophetischen ein. In Jesu Namen. Halleluja. Jetzt streck dich einfach mal aus. Streck dich einfach mal aus. Danke, Vater. Danke, Vater, für die prophetische Salbung. Danke für diesen zweiten Ölbaum, Herr, für diese zweite Säule, Herr, dieses zweite Fundament, Herr, das du der Gemeinde Jesu im neuen Bund gegeben hast. Und es nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Bedeutung hat. Ein wichtiger Kraftlieferant ist. Ein wichtiger Inspirationslieferant. Ein wichtiger Wegweisungslieferant. Ich danke dir, Herr, dass die Söhne Gottes in die Mündigkeit kommen, Herr, und dass jeder Einzelne von uns immer mehr prophetisch wird, Herr. Halleluja, dass jeder Einzelne von uns immer mehr lernt, das innere Zeugnis wahrzunehmen und auch anderen Menschen mit Eindrücken, Offenbarungen, Visionen, Impulsen, die er empfangen hat, zu dienen, Herr, in einem Geist der Liebe, Herr, der Freude und der Auferbauung, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Vater. Ja, wir setzen die prophetische Salbung frei in unserer Mitte, Herr. In Jesu Namen. Wir setzen sie frei überall, auch über die Kameras, überall in der Online-Bibelschule. Wir setzen sie frei zu dir ins Wohnzimmer. Wir setzen sie frei zu dir, wo auch immer du jetzt diese Botschaft hörst. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Heiliger Geist, komm mit dem Geist des Gebets und der Fürbitte, Herr. Komm und setz dein Herz frei, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Komm und lass diesen hohepriesterlichen Dienst stark werden, Herr. In unserer Mitte, Herr. Diesen hohepriesterlichen Dienst, aus dem Worte der Ermutigung, der Erbauung, der Wegweisung hervorkommen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Herr, lass dieses prophetische Herz in unserer Mitte wachsen, Herr. Lass es schlagen, lass es stark schlagen, Herr. In dem Namen von Jesus. Danke, Herr, dass du wirklich die prophetische Salbung jeder einzelnen Person aktivierst. Halleluja. Und ich danke dir ganz besonders denen auch, die wirklich eine prophetische Berufung haben, ja, noch im stärkeren Sinne. Ja, in Jesu Namen. Ich rufe das wirklich aus, dass die Propheten wirklich in unserer Mitte und bei Glory Life wirklich hervorkommen. Ja. In Jesu Namen, dass sie ihre Position einnehmen, wirklich als hoher Priester, als Fürbitter, als Beter, als wirklich Personen, die die Menschen hochbringen, die sie hochhalten zu dir. Halleluja. In Jesu Namen, die nicht Richter sind, sondern wirklich Retter. Halleluja, die wirklich dieses Liebesherz haben, dieses neue fleischerne Liebesherz haben für die Menschen, die sich hingeben, einfach im Verborgenen an dich und an die Menschen. In Jesu Namen, ich rufe das aus und ich setze das wirklich frei in Jesu Namen, in unserer Mitte. Und ich danke dir, dass es stärker hervorkommt als je. Ich danke, Herr Vater, für für auch vermehrt Träume und Visionen, die du schenkst, auch Worte wirklich der Erkenntnis. Danke, in Jesu Namen, das ganze prophetische Spektrum in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, Vater. Ja, das ist jetzt die Zeit, wo das noch in verstärktem Maße hervorkommt. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Und ich breche wirklich jeden Geist von Ablehnung, der da war. Ich wurde abgelehnt, das lasse ich einfach. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich breche das im Namen Amen. Jesus. Ich rufe Heilung aus über den Herzen. Ja. Und dass jeder wirklich seine göttliche Berufung wirklich wahrnimmt und reingeht. Herr, ich danke dir, Herr, für die, die das wissen, dass es auf ihnen ist und dass diese Berufung in ihnen ist. Und ich rufe euch im Namen Jesus, dass ihr wirklich hervortretet und dass ihr in eure Berufung ganz neu eintretet und sie wahrnimmt. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, dass jeder Schleier weggeht, einfach alles Negative weggeht, alle negative Erfahrung ist jetzt zerbrochen. In Jesu Namen, und ich danke, Vater, dass das Herz der Propheten ganz neu offenbart wird. Dieses Herz der Liebe, dieses Herz der Hingabe, das Herz der Fürbitte. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, dieses Herz der Ermutigung, der Auferbauung. Danke, Jesus. Dein Leib wirklich, Herr, wirklich ganz neu gestärkt wird durch das Hervorkommen der Propheten. Ja. In Halleluja. Jesu Namen. Danke. Danke, Jesus. Und danke, Vater, für den Geist der Unterscheidung, Herr. Ich danke dir für den Geist der Unterscheidung, für den ganzen Leib Christi noch stärker, Herr. Der Unterscheidung zwischen altbündischem und neubündischem, Herr. Herr, zwischen dem Propheten der Liebe und dem Propheten des Gerichts. Herr, zwischen dem Propheten des Neuen Bundes und des Alten Bundes, einfach die Unterscheidung, was die Herzen angeht, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich ein immer feineres Unterscheidungsvermögen bekommen, alle zusammen, Herr. Herr, was die Herzen angeht, Herr, in dem Namen Jesu. Und ich danke dir, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns, Herr, wirklich sein Herz bewahrst, Herr, und entwickelst und immer mehr freisetzt, Herr, wirklich hervorzukommen im göttlichen Sinn, Herr. In Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir auch, Herr, für den Geist des Mutes und der Kühnheit, Herr. Herr, wirklich Worte, Eindrücke, Visionen, Offenbarungen weiterzugeben, Herr, zur richtigen Zeit. Und gleichzeitig danke ich dir für den Geist der Demut, Herr. Herr, der kein Problem damit hat, auch wenn er mal falsch liegt oder wenn mal das Wort nicht akzeptiert wird oder abgelehnt wird oder wie auch immer, der damit kein Problem hat, weil er einfach weiß, dass er von dir geliebt und in dir geborgen ist und in dir angenommen ist und dass er die Gerechtigkeit Gottes ist in dir, nicht aufgrund seines Gutseins und nicht aufgrund seiner perfekten Worte, sondern aufgrund von dir, Jesus, in ihm, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für diese Kombination, Herr. Mut und Kühnheit und Demut in Jesu Namen. Sag mal, Mut und Kühnheit und Demut kommen in mir hervor. In Jesu Namen. Und ich gebe weiter, was ich empfange, wann immer ich den geistlichen Impuls dazu spüre. Ich bin mutig und kühn. Und gleichzeitig bin ich demütig. Und ich muss nicht im Rampenlicht stehen. Aber ich bin bereit dazu. Wenn du es möchtest. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Habt ihr es empfangen? Halleluja. Danke, Jesus. Ja, ihr habt es. Halleluja. Preis den Herrn. Der prophetische Geist wird immer stärker und stärker.